dreams come from? Woher kommen Träume? God? Von Gott. That's what we call a prophetic dream. Das nennen wir prophetische Träume. The devil? Vom Teufel. No, the devil can't give me a dream. I'm in the new covenant. Nein, der Teufel kann mir keine Träume geben. Ich bin im neuen Bund. Well, what does the new covenant have to do with the dream? Was hat der neue Bund mit dem Traum zu tun? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends. Hallo Freunde. What are you up to today? Was hast du heute vor? Don't tell me. Sag es mir nicht. That was just a what is a rhetorical question? Is that so? Das war nur eine rhetorische Frage. Ich will nicht sagen, aber das. Live your life, I live mine, Daniel lives his, and together we live ours. Lebe dein Leben, ich lebe meins und Daniel lebt seins und zusammen leben wir unseres. I'm going to talk about something that actually yesterday a lady asked me. Ich spreche über etwas, das mich gestern eine Frau gefragt hat. I was in my car driving to the airport and then this lady sent me a message. Ich war in meinem Auto, fuhr zum Flughafen und dann schickte mir diese Dame eine Nachricht. My mother had a dream. Ihre Mutter hatte einen Traum. It was not a nice dream. Es war kein schöner Traum. A week later, she had that same dream. Eine Woche später hatte sie denselben Traum. It was all about some mess in the life of that little boy. Es ging um irgendein Chaos im Leben ihres kleinen Jungen. She asked me, can you help me interpret the dream? Sie fragte mich, kannst du mir helfen, den Traum zu interpretieren? Well, I said to her, the first thing that you have to figure out, is it a prophetic dream? That means, is it from God? Ich sagte, zuerst musst du herausfinden, ob es ein prophetischer Traum ist. Ist er von Gott? And you know, many people have this question. Viele Leute haben diese Frage. There is one group of people that has closed their hearts to prophetic dreams. Es gibt eine Gruppe Menschen, die ihr Herz für prophetische Träume verschlossen hat. Another group of people that believe every dream is prophetic. Eine andere Gruppe, die glaubt, dass alles prophetisch ist. And there doesn't seem to be much middle ground. Und es scheint nicht viel dazwischen zu geben. But in the kingdom of God there is the middle ground. In the area of dreams there are different middle grounds. Im Reich Gottes gibt es im Hinblick auf Träume einen Mittelweg oder sogar verschiedene Mittelwege. So how do I know a dream is prophetic? Wie weiß ich nun, ob ein Traum prophetisch ist? I don't know. Ich weiß nicht. I can give you some ideas. Ich kann dir eine grobe Idee geben. I don't think there is like the biblical answer. Ich denke nicht, dass es die biblische Antwort gibt. I think the best way to figure it out is ask the Holy Spirit. Der beste Weg, um sie zu verstehen, ist, den Heiligen Geist zu fragen. Is that a prophetic dream or not? Ist das ein prophetischer Traum oder nicht? But I can give you some practical, like, clues, some thoughts that will help you navigate through the dream life. Ich kann dir ein paar praktische Hinweise, Gedanken geben, die dir helfen, dich in deinem Traumleben zu orientieren. First. Zuerst einmal. Where do dreams come from? Woher kommen Träume? God? Von Gott? We call it prophetic dream. Das nennen wir prophetische Träume. The devil? Vom Teufel. No, the devil can't give me a dream. I'm in the new covenant. Nein, der Teufel kann mir keine Träume geben. Ich bin im neuen Bund. Well, what does the new covenant have to do with the dream? Was hat der neue Bund mit dem Traum zu tun? If the devil can give you thoughts to your mind and he can try to suggest things to you, he can do that while you're awake or while you're asleep. Wenn der Teufel dir Gedanken eingeben kann, dann kann er auch versuchen, dir Dinge zu suggerieren, ob du wach bist oder ob du schläfst. If he tries to give you bad thoughts during the time you're awake, you simply say, ah, and don't think that. Wenn er dir schlechte Gedanken gibt, während du wach bist, dann sagst du einfach, nein, das denke ich nicht. And at night you do the same thing. Und nachts tust du dasselbe. You say, Du sagst, nein. So how do you figure out if this is the dream of the devil? Wie findest du heraus, ob das ein Traum vom Teufel ist? God never speaks to you and creates fear. Gott spricht nie mit dir und erzeugt dabei Angst. So when you have this fear in the dream, it's a good indication that it's not from God and it could be from the devil. Wenn du Angst in einem Traum hast, ist dies ein Indiz, dass er nicht von Gott ist, er könnte vom Teufel sein. One of the rules of dream interpretation in my understanding, and that's what Debbie teaches at our school. Eine Regel der Trauminterpretation nach meinem Verständnis, und das lehrt Debbie in unserer Schule, ist folgendes. Es ist nicht wichtig, was du empfindest, wenn du aufwachst. Es ist wichtig, was du im Traum empfindest. Selbst wenn Gott dir einen sogenannten Warntraum gibt, empfindest du keine Angst. So that's the first thing. What do you feel in the dream? Das ist das Erste. Was empfindest du in dem Traum? If you feel fear and terror and hopelessly lost, you can be pretty sure that demons have been messing here. Wenn du Angst und Panik empfindest und dich hoffnungslos verloren fühlst, kannst du ziemlich sicher sein, dass Dämonen mit dir herumspielen. Akzeptiere das einfach nicht. So there is another source. Es gibt eine andere Quelle. God, the devil, and there is a guy called you. Gott, der Teufel und eine Person namens du. Der Prediger sagt uns, wo viele Sorgen sind, sind auch viele Träume. Es gibt Menschen, die sich viele Sorgen machen, dass sie jede Nacht träumen und sie denken, sie sind große Propheten. Wenn du ein Mensch bist, der sich ständig Sorgen um sein Kind macht, wirst du wahrscheinlich viele Träume über dein Kind haben. If you're always worried that your wife, your husband might cheat on you, you're probably going to have a lot of dreams where they committed adultery. Wenn du immer besorgt bist, dass deine Frau oder dein Mann dich betrügen könnte, hast du wahrscheinlich viele Träume, in denen sie Ehebruch begehen. So that's usually not a prophetic dream. Das ist normalerweise kein prophetischer Traum. If it's a prophetic dream, wenn es ein prophetischer Traum ist, there is something in your spirit that has this conviction that, oh my goodness, God just spoke to me. Gibt es in deinem Geist diese Gewissheit, die besagt, oh meine Güte, Gott hat zu mir gesprochen? Also achte darauf, was du in deinem Traum gespürt hast. Angst, Verwirrung, Unruhe. Dann weißt du, dass es nicht von Gott ist. Schau auf dein Leben. Bist du jemand, der voller Sorgen ist, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass alles, worüber du dir Sorgen machst, kein Traum von Gott ist. When you have this sense that God has just communicated to me, even though you don't understand anything he said. Wenn du das Gefühl hast, Gott hat gerade mit mir kommuniziert, auch wenn du nichts verstehst, was er sagte, it's a good indication that this is a dream from God. Dann ist es ein Indiz, dass dies ein Traum von Gott ist. Letzten Endes musst du immer ihn fragen. Frag immer den Heiligen Geist. Nobody knows better. Niemand weiß es besser. But you know, once we open our hearts for dreams, aber wenn wir unser Herz für Träume öffnen, we will begin to clearly see that God longs to speak to us. Werden wir erkennen, dass Gott sich danach sehnt, mit uns in Träumen zu sprechen. You know, God's dreams are never... No, let me rephrase it. Hang on. Very working. If a dream is from God, wenn der Traum von Gott ist, he's never going to go against the nature and spirit of Christ. Wird er dem Charakter und Geist von Christus niemals widersprechen. For instance, zum Beispiel, somebody has cheated you in some business deal. Jemand hat dich bei einem Geschäft betrogen. Now you dream that this person is going to be punished. Nun träumst du, dass diese Person bestraft wird. You get your money back. Du bekommst dein Geld zurück. You can already be sure that that's not a dream of God, because it's not the heart of God. Du kannst sicher sein, dass dies kein Traum von Gott ist. Das ist nicht das Herz Gottes. To dream that you get your money back because God is going to figure this out, justice is coming, it's one thing. But to punish that guy, that's not of God, because that's against his heart. Wenn du träumst, dass du dein Geld zurückbekommst, weil Gott sich darum kümmert, ist das eine Sache. Doch diesen Mensch zu bestrafen, ist nicht von Gott, denn das widerspricht seinem Herzen. Wenn du dir nicht sicher bist, stell die Frage. Hat dieser Traum das Herz Christi gezeigt? Denn Christus zeigt uns, wer der unsichtbare Gott ist. Und sein Wesen, sein Herz, genau so ist er. So these are indicators to help us figure out, is it God, is it my flesh, or is it the devil? Das sind Indikatoren, die uns helfen herauszufinden, ob es Gott, mein Fleisch oder der Teufel ist. And of course, then we have to interpret the dream. Natürlich müssen wir den Traum interpretieren. They're becoming a completely different subject. Sie drehen sich um unterschiedliche Themen. But if you would talk about it here, then it would take a long time. Wenn wir hier darüber sprechen würden, würde das viel Zeit in Anspruch nehmen. I heard that somebody said that if you dream the same dream again, it's for sure of God. Ich hörte jemand sagen, wenn man denselben Traum immer wieder träumt, ist er mit Sicherheit von Gott. I cannot confirm that. Ich kann das nicht bestätigen. I don't even agree with that. Ich stimme auch nicht damit überein. If I worry about one and the same thing a lot, I'm going to have the same dream over and over and over and over again. Mache ich mir viele Sorgen über eine bestimmte Sache, habe ich denselben Traum immer wieder, bis ich meine Sorgen angehe. My desire for you is this. Mein Wunsch für dich ist folgender. Open your heart for prophetic dreams and ask God to speak to you at night. Öffne dein Herz für prophetische Träume und bitte Gott, zu dir in der Nacht zu sprechen. It's what I do. So mache ich es. God, I wanna hear, wanna hear, even at night. Gott, ich möchte hören, selbst in der Nacht. So once you have this anxiousness in your heart, this desire to hear God even at night, you will begin to hear God in dreams. Wenn du diesen Hunger, die Sehnsucht in deinem Herzen hast, Gott auch nachts zu hören, wirst du beginnen, Gott in Träumen zu hören. Now, it's so beautiful when we wake up in the morning and we have this kind of prophetic dream encounter. Es ist so schön, wenn wir morgens aufwachen und diese Begegnung in einem prophetischen Traum haben. Open your heart. Öffne dein Herz. But do not make the mistake to automatically assume just because you're a spiritual Christian every dream is a prophetic dream. Mach nicht den Fehler, davon auszugehen, dass jeder Traum prophetisch ist, weil du ein geistgefüllter Christ bist. Don't make this mistake. Mach auch nicht den Fehler zu denken. But just because you're a prophetic person, that means every dream is from God. Weil du eine prophetische Person bist, dass jeder Traum von Gott ist. Das stimmt nicht. Ich hoffe, das hat dir geholfen. So nice to talk to you. Es war so schön, mit dir zu sprechen. And I hope that these things that we do here in YouTube edify. Ich hoffe, dass die Dinge, die wir in YouTube machen, dich auferbauen. If they do, share them. Wenn das der Fall ist, teile sie. Click the like. Klicke Like. And join our channel. Abonniere unseren Kanal. Thank you. Danke.